1,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Stufe. Heile macht Spaß, Heile macht Spaß, Heile macht Spaß, Heile macht Spaß. Reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum. Heile macht Spaß, Heile macht Spaß, Heile macht Spaß, Heile macht Spaß. Reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum, reicht die Muschel rum. Reicht die Muschel rum. We'll be right back. Bye. verwirrter Jugendlicher hielt gestern gegen 20.15 Uhr eine gesamte Kleinstadt in Atem, als er bei dem Versuch, sich aus dem zweiten Stock zu stürzen, zwei Feuerwehrleute mit den Worten verprügelte: Ich bin cool. Den Gürtel und hab sie dann damit erdrosselt. We'll be right back. Thank you. Dieser Mann ist ein Psychopath. Und Psychopathen sind höchst manipulativ. Er ist ein Individuum, das genau erkennen kann, was allein als Folge seines Tuns passiert. Von ihnen schnitt ich die Vagina heraus und aß sie. Er suchte gezielt nach seinen Opfern. Thank you. Level.